Zum 71. Jahrestag der Befreiung Koreas nahm am 11. August der Leiter des Homöopathischen Instituts von Myanmar Tintun eine Stellung und würdigte das unvergängliche Verdienst von Genossen Kim Il-sung um die Befreiung Koreas.